jetzt aber um 1:05 zu den Wichtigsten aus Hessen, Deutschland und der Welt. Und das hören wir jetzt von Sarah Maxen. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Tag. Drogen im Wert von knapp 130 Millionen Euro. Diese gewaltige Menge ist am Frankfurter Flughafen im vergangenen Jahr aus dem Verkehr gezogen worden. Bei der Jahresbilanz des Zolls eben war auch Bundesfinanzminister Lindner bei und auch FFH-Reporter Yannick Schick war für uns vor Ort. Rund 7.500 Kilo Gras, Kokain, Ecstasy etc. sind hier am Flughafen beschlagnahmt worden. Aber auch illegale Waffen, Zigaretten und artgeschützte Tiere wie Königspythons oder Geckos. Mittendrin in der Abfertigung heute Finanzminister Lindner, der sieht, wie Fracht aus Maschinen gecheckt wird. Insgesamt gibt's immer mehr Warensendungen, auch hierher. Lindner sagt, Deutschland sei ein wirtschaftlicher Knotenpunkt und da brauche es eben einen funktionierenden Zoll. Yannick Schick, Frankfurt. Russland soll hinter einem Hackerangriff auf die SPD stecken und deswegen muss jetzt der russische Botschafter antreten. Das Auswärtige Amt hat ihn eben einbestellt. Ein solcher Schritt gilt als scharfes diplomatisches Mittel. Der Hackerangriff auf die E-Mail-Konten der SPD passierte bereits vor über einem Jahr. Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen und die Bundesregierung hatte am Morgen den russischen Geheimdienst für den Cyberangriff verantwortlich gemacht. Noch immer ringt Israel darum, dass israelische Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen werden. Jetzt vermeldet die Regierung den Tod einer weiteren Geisel. Der Mann war wie Dutzend andere am 7. Oktober von der islamistischen Hamas bei einem Terrorangriff aus Israel entführt worden. Wie und wann er ums Leben gekommen ist, das ist unklar. Ebenso, woher Israel weiß, dass der Mann tot ist. Und jetzt das Neueste von unseren Regionalreportern. Einfach näher dran mit den 6 FFH-Regionalstudios. Jetzt die Nachrichten für Rhein-Main. Die großen weißen Zelte stehen schon, die Haupttribüne ist aufgebaut. Vor der Traumkulisse des Biebricher Schlosses geht der Aufbau für das Wiesbadener Pfingstturnier in die Zielgerade. Die Präsidentin des Reit- und Fahrvereins Christina Dückerhoff freut sich auf das Top-Reitsport-Event, aber sie ärgert sich auch zunehmend über Bürokraten in Wiesbadener Ämtern, die blockieren statt unterstützen. Ich bin jetzt über 30 Jahre Präsidentin und es wird immer schwieriger. Jedes städtische Amt hat immer mehr Auflagen und wir müssen immer mehr Gutachten machen. Das macht einem auch so ein bisschen die Freude an allem kaputt. Jetzt haben wir ja gerade in Hessen den ersten Bürokratieabbauminister, den Manfred Penz. Haben Sie mit dem schon mal Kontakt aufgenommen? Nein, habe ich nicht, werde ich aber sicher auch machen. Das wäre schon mal ein Thema auch für den Bürokratieabbauminister. Richtig. Trotz aller Bürokratiehürden, bis zu 600 ehrenamtliche Helfer sorgen dafür, dass wir uns auf ein Fest rund um den Pferdesport freuen können. An Pfingsten im Schlosspark Wiesbaden-Biebrich. Peter Hartmann, Wiesbaden. Der FFH-Staupilot. Hallihallo. Ja, nach wie vor die Leiter auf der Fahrbahn und zwar auf der Autobahn 661. Habe ich ja eben schon mal durchgegeben, ist leider immer noch aktuell. Oberursel Richtung Egelsbach nämlich, zwischen Frankfurt-Ost und Offenbach-Kaiserlei auf der linken Spur. A3 Frankfurt Richtung Köln, zwischen Itzstein und Bad Camberg 4 Kilometer Stau wegen eines Unfalls auf der rechten Spur. Dann zur A5 Heidelberg Richtung Darmstadt, zwischen Bensheim und Seeheim-Jugendheim stockt es momentan auf 8 Kilometern wegen eines Unfalls, der auf der rechten Spur passiert ist. Dann die A7 Fulda Richtung Kassel zwischen Bad Hersfeld-West und Homberg-Efze. Stau wegen der Reinigungsarbeiten, nachdem ja dort ein LKW gebrannt hat. Sie brauchen leider noch immer eine Stunde mehr Zeit dort. Nur die linke Spur ist weiterhin frei. Sie können weiterhin umfahren ab Bad Hersfeld-West über die parallel verlaufende Landstraße. Dann die A67 Mannheim Richtung Darmstadt. Eine Tagesbaustelle, die da steht, sich befindet, liegt. Keine Ahnung, was sie da macht zwischen Funkstadt und Darmstädter Kreuz. Auf der linken Spur, 4 Kilometer stockt es und die wird vermutlich erst nach 15 Uhr abgebaut. Das nur für Sie zur Information. Geblitzt werden Sie heute in Gießen auf der Frankfurter Straße in Höhe des Autohauses. 50 sind erlaubt, meldet uns der Andreas über die kostenlose Blitze-Hotline. FFH, das Wetter. Ja, für alle, die es sehr genossen haben, dass es so tolles Wetter gab, habe ich ein bisschen schlechte Nachrichten. Und alle, die sagen, oh, ich finde es eigentlich auch ganz gemütlich auf der Couch, wenn es draußen regnet, ganz ohne schlechtes Gewissen rumzugammeln. Ja, wunderbar. Also heute gibt es am Nachmittag ein paar mehr sonnige Momente. Ansonsten sind aber auch immer mal ein paar Schauerwolken unterwegs. Heute bei 20 Grad in der Spitze. Und am Wochenende, ja, bleibt bei diesem wechselhaften, gemischten Wetter. Also mal ein paar mehr Wolken, dann so Regen, Gewitter sind auch möglich. Vor allem am Samstag bis 19 Grad da die Temperaturen und auch am Sonntag will es nicht so richtig, richtig sonnig werden. Da haben wir dann höchstens die 20 Grad.